Meine Sorge um Jürgens Wohlergehen war mal wieder nicht ganz unbegründet, erwies sich jedoch glücklicherweise als unnötig. Ich nutzte einmal mehr die moderne Telekommunikationstechnik und rief Jürgen auf seinem Handy an. Er hatte sich längst in Sicherheit gebracht, sich nämlich wieder unters Volk gemischt, und zwar in einem nicht weit von den Hackischen Höfen entfernten Literatencafé, wo regelmäßig diese merkwürdigen Ultra-Frühschoppen mit Lesungen stattfinden.